Das schönste Vergnügen ist manchem das Spiel, und Spiele gibt's mancherlei, Spiele gibt's viel. Der eine liebt Bridge, der Tarock, jener Skat, doch jeder will jedes Mal ein herrliches Blatt. Denn jeder will gewinnen und keiner verlieren, doch kann man ganz leicht sich zusammen addieren. Dass einer Tug drauf zahlen muss bei der Partie, drum spiel aus Prinzip, ich selber gar nie. Gewiss kann das Glück man beim Spiel korrigieren und so manchmal hohe Gewinne kassieren. Doch das ist gefährlich, denn die anderen geben Acht, weil ein hoher Gewinner verdächtig sich macht. Und manchmal erwischt man ihn sicherlich, nein, sowas ist kein Spiel für mich, nein, sowas ist kein Spiel für mich. Reizvoll, stets neu und stets höchst diffizil, doch immer bleibt gleich mit der Liebe das Spiel. Man sieht sie, sie gefällt einem, man flüstert Mamsell, darf ich sie begleiten, das Weitere geht schnell. Beim Mondschein bekommt man dann den ersten Kuss. Ich sag's aus Erfahrung, er ist ein Genuss. Wie sich das Spiel fortsetzt, das weiß jeder Mann, der jemals ein Liebesspiel glücklich gewann. Allmählich entschwindet die Illusion, und nur eine Mitgift von einer Million könnt noch ein Gewinn sein, denn sonst zahlt man drauf. Und wer gescheit ist, hört rechtzeitig mit dem Spiel auf. Sonst zwingt sie ihn, du heiratst mich. Nein, sowas ist kein Spiel für mich. Nein, sowas ist kein Spiel für mich.